Morning, morning, morning. Morgen, morgen, morgen. How many wonderful lessons Peter has to teach us, huh? So viele wunderbare Lektionen lehrt uns Petrus. So look, it's got to be joyous pleasure and not religious duty, whatever we do for the Lord. Es muss ein freudiges Vergnügen sein und keine religiöse Pflicht, was auch immer wir für den Herrn tun. Let's talk again about leaders. Lass uns wieder über Leiter sprechen. He says, lead from the heart under God's leadership. Oh, how I love that. Er sagt, leitet von Herzen unter der Führung Gottes. Oh, wie ich das liebe. What does it mean? Was bedeutet das? It means that no leader has a right to lead until he is under God's leadership. Es bedeutet, dass kein Leiter das Recht hat, zu leiten, solange er nicht unter der Führung Gottes steht. Nobody should exercise authority over anybody unless he's under God's authority. Niemand sollte Autorität über jemanden ausüben, wenn er nicht unter Gottes Autorität steht. But there's something else I like about this. Aber da gibt es noch etwas, das mir hier gefällt. Because I'm sure you can already guess that. Ich bin sicher, du hast es bereits erraten. Lead from the heart. Von Herzen leiten, aus dem Herz heraus leiten. You see, I believe if you are under God's leadership, you will always lead from the heart. Ich glaube, wenn du unter der Führung Gottes stehst, wirst du immer von Herzen leiten. But I also believe if you're not under God's leadership, it's not even possible to lead from your heart. Aber ich glaube auch, dass wenn du nicht unter der Führung Gottes stehst, es gar nicht möglich ist, von Herzen zu leiten. This is why your personal relationship with God is always key to everything. Deshalb ist deine persönliche Beziehung zu Gott immer der Schlüssel zu allem. And as you learn to live under God's leadership, totally surrender to Him, Wenn du lernst, unter der Führung Gottes und ihm völlig hingegeben zu leben, you will learn that the only way you can lead anybody is from all of your heart. wirst du lernen, dass du nur dann jemanden führen kannst, wenn du es mit deinem ganzen Herzen tust. Look what it says next. Schau, was als nächstes dasteht. Not as a way to gain finances, dishonestly. Nicht, um sich auf unehrliche Weise Geld zu verschaffen, But as a way to eagerly and cheerfully serve. sondern um bereitwillig und fröhlich zu dienen. Guys, people have used almost anything in the Bible to make it say what they wanted to say. Leute, die Menschen haben fast alles in der Bibel benutzt, um das zu sagen, was sie sagen wollten. People have taken this verse and say, okay, a Christian leader must not get paid for what he does. Die Leute haben diesen Vers genommen und gesagt, okay, ein christlicher Leiter darf nicht für das bezahlt werden, was er tut. That would contradict many other Bible verses. Das würde aber vielen anderen Versen der Bibel widersprechen. Look, Peter's talking about the motive. Petrus spricht von ihren Motiven. Peter's saying, don't lead to gain finances dishonestly. Petrus sagt hier, ihr dürft nicht auf unehrliche Weise Geld beschaffen. Dishonestly means that I'm using the people of God for my life to become financially better. Unehrlich bedeutet, dass ich das Volk Gottes für mein Leben benutze, um finanziell besser dazustehen. It does not mean that leaders are not supposed to be supported by the people. Es bedeutet nicht, dass Leiter vom Volk nicht unterstützt werden sollen. It means that nobody should ever think of serving God's people and his motive should be to get money for it. Es bedeutet, dass niemand jemals auf die Idee kommen sollte, dem Volk Gottes mit dem Motiv zu dienen, Geld dafür zu bekommen. Do you know what I do? Weißt du, was ich tue? I have a whole bunch of people today working for our ministry. Ich habe heute eine ganze Reihe von Leuten, die für unseren Dienst arbeiten. If I take Brazilian Kids Care and our ministry together, we have way over 100 people. Wenn ich Brazilian Kids Care und unseren Dienst zusammennehme, haben wir weit über 100 Leute. So, whenever I have to actually hire people, Wann immer ich Leute einstellen muss, I always do this. tue ich Folgendes. I always, without exception, make sure that they are not trying to serve in this ministry because they want to use that for financial reasons. Ich vergewissere mich immer und ausnahmslos, dass sie nicht aus finanziellen Gründen in diesem Dienst dienen wollen. If I find out that's what they do, I will say, look, find a job somewhere else. If you need help, I will help you. Wenn ich herausfinde, dass sie das möchten, sage ich, such dir woanders einen Job. Wenn du Hilfe brauchst, werde ich dir helfen. So remember. Denk daran. Always, always, always, it's the motive of the heart. Es geht immer, immer, immer um das Motiv des Herzens. So, Also. what happens if we have the attitude we're not trying to use any kind of ministry for our financial gain? Was passiert, wenn wir die Einstellung haben, keinerlei Dienst für unsere finanziellen Gewinne zu nutzen? What does it mean? Was bedeutet das? It means that now these people are supposed to be taken care of financially. Es bedeutet, dass genau wir uns um diese Menschen finanziell kümmern sollen. That's what I do. So mache ich es. Once I make sure that people are not trying to use serving God as a means to get finances. Sobald ich sicherstelle, dass die Leute nicht versuchen, den Dienst für Gott als Mittel zur Erlangung von Geld zu benutzen, but they are serving God on my side, sondern dass sie Gott an meiner Seite dienen, then I make sure that they're taken care of, because Jesus himself taught us that. Dann sorge ich dafür, dass für sie gesorgt wird, weil Jesus selbst uns das gelehrt hat. So he says, don't use it as a gain to finance, don't use it as a way to gain finances, honestly, but as a way to eagerly and cheerfully serve. Sieh nur, er sagt, nutzt es nicht als Mittel, um unehrlich an Geld zu kommen, sondern als Mittel, um bereitwillig und voller Freude zu dienen. You know, when I look at the wonderful people that serve God on my side, wenn ich mir die wunderbaren Menschen ansehe, die an meiner Seite Gott dienen, sometimes I think, denke ich manchmal, they are worth 10 times as much as they earn, dass sie 10-mal so viel wert sind, wie sie verdienen. But none of them has ever had a complaint. Aber keiner von ihnen hat sich jemals beschwert. You know why? Weißt du warum? Because they all understand. Weil sie alle verstehen, that they are doing this to cheerfully from all of their heart serve God. Dass sie es tun, um Gott von ganzem Herzen mit Freude zu dienen. You see, if we learn to cheerfully serve, God will then learn to also take care of us. Wenn wir lernen, in Freude zu dienen, dann wird Gott auch für uns sorgen. And this is the way the church is supposed to be. Das ist die Art und Weise, wie die Gemeinde leben sollte. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.